Ja, schönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Infositzung, unserem Infomumble zur Themenwoche Videoüberwachung. Wir machen das jetzt schon fast ein Jahr und möchten euch und Gliederung vor Ort die Möglichkeit geben, mal eine Woche lang ein Thema intensiv zu bearbeiten und in die Öffentlichkeit zu bringen. Das hatten wir schon mal durchgeführt mit Open Antrag, dieser Beteiligungssoftware, wo Bürger Anträge reingeben können, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und das sind alles Dinge, Aktionen, wie wir finden, die diese Themen in der Partei weitergebracht haben. Heute mal zur Abwechslung was ganz Aktuelles: Videoüberwachung. Ja, Videoüberwachung ist in den letzten Wochen doch stark in die Medien hochgepoppt aufgrund diverser Terroranschläge. Und als Experten haben wir heute hier in diesem Mumble den Patrick Breyer, seines Zeichens Themenbeauftragter, Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein. Und Patrick wird uns mal auf den aktuellen Stand bringen, was gerade so bei Videoüberwachung läuft, im Gespräch ist und kommen wird. Patrick, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen an alle. Und vielleicht danke erstmal an die Organisatoren dieser Themenwoche. Finde ich ganz toll, dass ihr Videoüberwachung ausgewählt habt. Nicht nur wegen der Aktualität, sondern weil das seit Jahrzehnten eigentlich ja ein prototypisches Überwachungsthema ist. Nämlich eigentlich ein Fall, wo man anfängt, eben wahllos zu überwachen. Also jeden, der an so einer Kamera vorbeigeht in der Öffentlichkeit, und das ist quasi jeder Bürger. Und das, finde ich, hat doch was eine Ähnlichkeit auch mit der Vorratsdatenspeicherung, die ja auch flächendeckend ist. Sicherlich kann man theoretisch bei der Videoüberwachung ausweichen, aber in der Praxis ist das jetzt auch kaum möglich und realisierbar. Und wir haben bei der Videoüberwachung die Besonderheit, das ist ein Überwachungsthema, wo eine massive Mehrheit der Bevölkerung dahinter steht, komischerweise, und eine Ausweitung fordert. Und wenn man dann fragt, glauben Sie wirklich, dass das mehr Sicherheit bringt, da sind die Leute dann tatsächlich eigentlich eher realistisch und sagen, sie glauben es eher nicht. Dass sie es trotzdem sich wünschen, liegt vielleicht an der Aufzeichnungsfunktion. Aber was ich auch interessant finde, sind Studien darüber, ob die Menschen sich tatsächlich dann auch sicherer fühlen. Und da gibt es eine Studie, die ich gefunden habe, die festgestellt hat, dass wenn einmal die Kameras installiert sind, dass eigentlich das Sicherheitsgefühl der Menschen gar nicht steigt. Entweder sie wissen gar nicht, dass es diese Kamera gibt, dass sie überhaupt überwacht werden, oder sie schätzen das tatsächlich realistisch ein und wissen, dass an einem dunklen Ort oder wo auch immer da eben auch die Kamera nicht zu Hilfe kommen wird, zumal das meist nur Aufzeichnungsgeräte sind. Ja. Warum ist Videoüberwachung ein Problem? Da will ich vielleicht mal ein paar Punkte nennen. Zum einen die ganz konkrete Gefahr ist tatsächlich, dass es die Hilfsbereitschaft senken kann, wenn da eine Überwachungskamera hängt, weil es doch immer noch Leute gibt, die meinen, ja, da würde dann jemand zu Hilfe kommen. Das ist aber sehr selten nur der Fall, dass die wirklich live ausgewertet werden, solche Bilder. Und dazu kommt natürlich dieser Chilling-Effekt auf die Gesellschaft. Wenn ständig überwacht wird, verhält man sich konformer. Ist nachgewiesen. Das heißt, hier droht eben eine zunehmend gleichförmige Gesellschaft auch zu entstehen. Ganz besonders, wenn sogar solche Verhaltenserkennungssysteme daran gekoppelt sind, die Alarm schlagen bei ungewöhnlichem Verhalten. Das heißt, das ist extrem schädlich, weil da wirklich die Menschen verhaltensgesteuert werden. Und im Übrigen ist es einfach eine Verletzung der Privatsphäre, denn auch im öffentlichen Raum gibt es Dinge, die man nicht will, dass andere sehen. Zum Beispiel, wenn ich ein Passwort eintippe, ein Laptop oder Smartphone, kann sowas ja auch gefilmt werden bei guten Kameras. Oder auch der Kuss am Bahnhof oder so, geht auch niemandem was an. Und um noch vielleicht zwei weitere Punkte zu nennen, die Kosten, die da investiert werden in Videoüberwachung, die fehlen natürlich für wirklich wirksame Mittel. Nicht nur Personal, sondern zum Beispiel auch gute Beleuchtung oder Möglichkeiten, Hilfe zu suchen. Und ja, schließlich gibt es auch Fälle, wo solche Überwachungsbilder zu folgeschweren Fehlentscheidungen geführt haben. Ein Fall eines Hausmeisters, der sozusagen über Videobilder eines Banküberfalls vermeintlich identifiziert wurde vor Gericht von einem Sachverständigen und wo dann erst nach Jahren herauskam, dass es er überhaupt nicht ist, nämlich erst als sie den Warntäter verhaftet haben. Der musste also jahrelang unschuldig im Gefängnis sitzen. Das heißt, auch diese Videoüberwachung ist nicht perfekt, selbst wenn Täter da aufgezeichnet werden. Übrigens, Statistiken sagen erstens, dass Videoüberwachung die Zahl der Gewaltdelikte nicht senkt, nicht mal mehr in dem überwachten Bereich. Gibt es sehr ausführliche Studien dazu. Zweitens gibt es eine Studie, wonach es keinen Zusammenhang gibt zwischen der Anzahl der Überwachungskameras und der Aufklärungsquote, der polizeilichen Aufklärungsquote. Das ist mal in London untersucht worden, ob die Zahl der Kameras in einem Stadtteil irgendwie eine positive Auswirkung auf die Aufklärungsquote hat, was nicht der Fall war. Ja, und wie gesagt, nachhaltige Erhöhung des Sicherheitsgefühls auch nicht. Wenn man dann tatsächlich hinterher die Leute fragt, sicher fühlen sie sich jetzt, ist dann auch kein Unterschied mehr zu beobachten. Wie ist die Programmatik der Piratenpartei dazu? Zum einen haben wir im Grundsatzprogramm einen Satz drin, der sagt, flächendeckende Videoüberwachung lehnen wir ab. Noch schöner finde ich aber eigentlich, gut, da bin ich befangen, weil er selbst nah von mir war, das letzte Bundestagswahlprogramm, wo unter der Überschrift Privatsphäre rechtstreuer Bürger achten, einfach ganz allgemein gesagt wird, wir wollen Überwachung nur von verdächtigen Personen und wir lehnen anlasslose, masshafte, automatisierte Datenerhebung, Datenabgleich oder Datenspeicherung ab, weil in einem freiheitlichen Rechtsstaat eine derart breite Erfassung beliebiger unschuldiger Personen nicht hinnehmbar ist. Und darunter fällt mit Sicherheit auch die Videoüberwachung, weil sie einfach total jedermann erfasst, der einfach nur im öffentlichen Bereich sich bewegt. Das geht gar nicht. Ja, und wie ist die aktuelle Diskussion bzw. Rechtslage dazu? Also der Datenschutzbeauftragte in Niedersachsen hat es gewagt, der dortigen Nahverkehrsgesellschaft zu untersagen, flächendeckend einfach hier alle Straßenbahnen und Busse und so weiter unter die Überwachung zu stellen, weil das nicht erforderlich ist. Und das hat dann tatsächlich den niedersächsischen Innenminister veranlasst und den ganzen Bundesrat und jetzt auch die Bundesregierung tatsächlich eine Gesetzesänderung anzustreben, nämlich das sogenannte Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Und mit diesem Gesetzentwurf soll festgelegt werden im Bundesdatenschutzgesetz, dass bei der Entscheidung über die Zulässigkeit einer Videoüberwachung auch das öffentliche Sicherheitsinteresse bei der Abwägung berücksichtigt werden muss. Das heißt, auf die Art und Weise soll eigentlich eine Linie gekippt werden, die die Datenschutzbeauftragten verfolgen, über Videoüberwachung, nämlich, dass nicht automatisch im öffentlichen Verkehr und in der Öffentlichkeit alle Flächen überwacht werden dürfen, weil irgendwann mal was passieren könnte oder mal was passiert ist, sondern dass es wirklich sehr gezielt sein muss und gesagt werden muss, hier ist ein erhöhtes Risiko, die Videoüberwachung nutzt auch was dagegen und die lassen diese Grundsätze, die da verabschiedet wurden, lassen eine flächendeckende anlasslose Überwachung nicht zu. Und das versucht man auszuhebeln über dieses Gesetz. Es ist so schwammig formuliert, dass eigentlich völlig unklar ist, ob wirklich die Datenschutzbehörden und Gerichte dann auch anders entscheiden würden mit diesem Abwägungsfaktor. Aber nichtsdestotrotz laufen da eigentlich alle Sturm gegen das Gesetz. Nicht nur die Datenschutzbeauftragten selbst, sondern eben auch der Anwaltsverein, die Europäische Datenschutzakademie. Es gibt ganz viele Stellungnahmen dazu. Ich glaube, sogar der Richterbund hat sich ablehnend geäußert. Die sagen, das Gesetz ist vielleicht schon kompetenzwidrig, jedenfalls aber überhaupt nicht erforderlich und nicht zielführend. Und es ist im Moment, liegt es dem Bundesrat vor. Wir haben jetzt hier in Schleswig-Holstein, wo ich ja im Landtag bin, einen Antrag eingebracht, der in 2 Wochen beraten werden soll, der eben unter anderem die Ablehnung im Bundesrat fordert durch Schleswig-Holstein. Und ja, die Chancen sind aber begrenzt, weil der Bundesrat, weil die Verkehrsministerkonferenz sich schon dafür ausgesprochen hat, für eine ausgeweitete Videoüberwachung. Es gibt auch Erklärungen der Innenminister, sowohl der CDU-Innenminister als auch der SPD-Minister, die sich für eine verstärkte Videoüberwachung einsetzen. Die Bahn macht gerade ein Überwachungsprogramm, auch in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, wo Bahnstationen verstärkt überwacht werden sollen. Wir konnten hier in Schleswig-Holstein immerhin verhindern, dass der ÖPNV, also der Nahverkehr, Nahverkehrszüge automatisch und flächendeckend videoüberwacht werden müssen. So viel vielleicht mal von mir zum aktuellen Stand. Sehr schön, vielen Dank, Patrick. Ich würde mal sagen, das war eine ganze Menge Infos zur Videoüberwachung in Deutschland, aktueller Rechtslage, kommenden Verschärfungen und der Programmatik der Piraten. Vielleicht eröffnen wir da mal so eine kleine Fragerunde. Hat hier jemand aus dem Publikum Fragen an den Patrick zum Thema? Dann springt bitte aufs Podium. Mikro ist open. Solange wie der erste noch nicht gekommen ist, frage ich dich einfach mal, das sind ja alles viele schlimme Dinge, die da auf uns zukommen. Was kann man denn jetzt so als einzelner Bürger, der nicht in einem Landtag Anträge stellen kann oder so, was kann man denn als einzelner Mensch tun, sich selbst vor Ort gegen Videoüberwachung einsetzen? Was hat man da so für Möglichkeiten? Also zum einen haben wir ein schönes Tool aufgesetzt, das heißt kamerakarte-nord.de. Das heißt, das ist einfach eine Karte, wo man die Standorte von Kameras eintragen kann und erstmal transparent machen kann. Solche Kamerakarten gibt es, glaube ich, auch für andere Regionen in Deutschland. Ich muss mal ein bisschen gucken, müssten da eigentlich zu finden sein. Das ist schon mal eine schöne Sache. Dann ist es eine schöne Sache, wenn ihr mal guckt, ob solche Überwachungskameras tatsächlich ausgeschildert sind. Es gibt nämlich gesetzlich die Pflicht, dass auf Videoüberwachung hinzuweisen ist und auch auf die verantwortliche Person. Und die Datenschutzbeauftragten sagen, man muss dieses Schild eben auch sehen können, bevor man in den überwachten Bereich kommt. Das ist auch meistens nicht gewährleistet. Das heißt, allein schon, wenn ihr von dem Betreiber verlangt, eine klare Kennzeichnung aufzustellen und gesetzeskonforme Kennzeichnung, und wenn er das nicht macht, dann euch bei der Datenschutzbeauftragten eures Bundeslandes beschwert. Alleine das hat eigentlich schon in vielen Fällen dazu geführt, dass die Dinge auch abmontiert wurden. Also der Michael Ebeling von Freiheitsfuhr in Hannover hat das mal wirklich konsequent gemacht. Und davon 15 Kameras haben die fast alle dann im Endeffekt abgebaut, weil sie keine Lust hatten, sich mit dem rumzuärgern. Vielleicht wisst ihr, dass der sogar vor Gericht gezogen ist gegen polizeiliche Überwachungskameras und da auch ein erstaunliches Urteil bekommen hat, wonach auch viele Kameras abgebaut werden mussten. Das heißt, Kennzeichnung verlangen und halt auch wirklich gucken, ist die Überwachung zulässig? Wenn jetzt ein privates Geschäft oder so anfängt, den öffentlichen Raum zu führen, das ist eigentlich unzulässig. Das heißt, Bürgersteig darf eigentlich nicht erfasst sein. Das heißt, auch wenn ihr sowas überprüft, wäre das ein Ansatzpunkt, gegen die Überwachung vorzugehen. Teilweise sagen die Datenschutzbeauftragten, irgendwie ein halber Meter Streifen von der Ladenfront darf noch erfasst werden, aber jedenfalls nicht so viel, wie da meistens auf der Kamera drauf ist. Ihr könnt auch, um die Betreiber zu trollen, einfach mal Auskunft anfordern. Man hat tatsächlich einen Anspruch darauf, dass aufgezeichnete Überwachungsvideos, wo ihr drauf seid, euch gezeigt und herausgegeben werden. Also Anspruch nach Bundesdatenschutzgesetz. Ja, wer da Lust hat, sich dagegen einzusetzen, das kann man natürlich auch sehr gerne machen. Jetzt aktuell, was man helfen kann, ist natürlich, da sagst du sicherlich noch was dazu, was wir vorhaben und wo man da noch unterstützen kann. Ja gut, also die Themenwoche, die wir ja planen, die wir für die wir Material anbieten, da in diesem Rahmen sollen ja solche Dinge laufen. Ihr informiert die Leute, die Menschen, die zu euren Infoständen, zum Stammtisch kommen, vielleicht zu einer von euch organisierten Veranstaltung zum Thema, und dann sagt er dann halt, hey, ihr könnt durch die Straßen gehen, auf diese Schilder achten, oder ihr könnt mal auf die Inhaber von Geschäften oder die Stadtverwaltung zugehen und einfach mal diese Auskunftsersuchen starten. Also zeigt mir mal euer Kameraverzeichnis, und das wären so ganz praktische Dinge, zu denen wir aufrufen können im Rahmen der Themenwoche, aber natürlich auch so. Ja, weitere Fragen aus dem Publikum? Sebastian, bitte. Was jetzt noch gar nicht zur Sprache kam, was ich eigentlich noch viel krasser finde, war die Vorstellung von Thomas de Maizière, auch diese automatische Gesichtserkennung da auf diesen ganzen Überwachungskameras laufen zu lassen und die automatisiert mit Datenbanken abzugleichen. Weiß nicht, gibt es da irgendwie einen neuen Stand im Bundesrat? Ist es da auch schon mit drin? Wird, wenn wir irgendwie eine Aktion oder so machen, mich vor allem auch dagegen richten wollen, weil das halt dann nochmal eine ganz andere Qualität darstellt als einfach nur die Aufzeichnung. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Da hast du recht, da bin ich überhaupt noch nicht drauf eingegangen. Also den aktuellen Stand kann ich nur sagen, in den jetzigen Gesetzespaketen ist davon noch nichts enthalten. Es gab mal vor einigen Jahren einen Pilotversuch des Bundeskriminalamts, wo die die Systeme getestet haben, wo die aber selbst zu dem Ergebnis gekommen sind, nach ihrem Test, dass die Fehlerrate von diesen Systemen so hoch war, dass sie im praktischen Einsatz nicht tauglich sind. Und das ist ja ein Problem, was diese Systeme eigentlich teilen mit den Kfz-Kennzeichenscannern. Das heißt, selbst in dem denkbar einfachen Fall, dass man eigentlich nur ein Kennzeichen einlesen soll, ein Autokennzeichen, versagen die Geräte tatsächlich in 99 von 100 Fällen. Das heißt, von 100 vermeintlichen Treffermeldungen bei den Kfz-Scannern sind 99 falsch. Und dort, wo die Systeme verwendet werden, in einigen Bundesländern sind die Leute wirklich permanent damit befasst, falsche Treffer auszusortieren. Und da stellt sich die Frage, ob diese Systeme überhaupt tauglich sind, diese Gesichtserkennungssysteme. Meines Erachtens jedenfalls der letzte Versuch hat ergeben, dass es nicht praktikabel ist, die Dinge einzusetzen. Ist auch die Frage, ob der Bund überhaupt zuständig ist dafür. Denn wenn es um Gefahrenabwehr geht, sind die Länder zuständig. Und wenn es um Strafverfolgung geht, ist der Minister gar nicht zuständig, der Innenminister. Also vor dem Hintergrund weiß ich nicht, was er da konkret plant und vorhat. Er kann sich ja auch nicht so einfach auf private Kameras aufschalten. Da hat er ja keinen Zugriff erstmal drauf, auf die Aufzeichnung. Also ich glaube, dass das so ein bisschen Säbelgerassel ist. Die CDU ist ja auch für eine flächendeckende Überwachung des öffentlichen Raums. Und ja, also ich weiß nicht, ob da wirklich was bei rumkommt. Ich habe noch nichts Konkretes gehört. Was wirklich schon eingesetzt wird, sind diese berüchtigten Verhaltenserkennungssysteme, ne? Wo bei auffälligem Verhalten ein Alarm ausgelöst werden soll. Das ist zum Beispiel in Berlin im Einsatz. Ja, da gab es ja vor Jahren auch mal dieses INDECT-Projekt von der EU, dieses Forschungsprojekt. Und jetzt gibt es dann halt die Systeme in der Praxis sozusagen, ne? Ja, genau. Also das INDECT-System ist ja nach vielfachem Protest dann eigentlich nicht mehr weiterverfolgt worden. Aber die ähnliche Systeme werden eingesetzt. Ja, und die Technik wird halt aufgebohrt, was die Kameras an sich angeht. Also schon die reine Pixelzahl wird immer höher. Jetzt gab es ja zu Silvester 2 am Hauptbahnhof Köln eigens montierte Spezialkameras, die sogar Panoramen hochauflösend aufzeichnen können. Also die haben dann nicht nur eine kleine Kamera drin, sondern gleich so 8 oder 9, so eine Art Batterie, Kamerabatterie, und zeichnen das dann halt in noch nie geahnter Qualität auf. Das gibt natürlich dann auch für die Software, die da dahinter hängt, ganz andere Möglichkeiten als so ein verschwommenes 400-Pixel-Bild in Schwarz-Weiß. Ja, das muss man ja auch mal sehen, dass die Technik besser wird, die Datenleitung von den Kameras zu den Aufzeichnungsgeräten und so weiter. Also das bleibt ja auch nicht stehen. Ja, das ist eine völlig andere Qualität der Überwachung, wenn da so Menschenansammlungen überwacht werden. Übrigens auch ein Thema ist die Überwachung von Versammlungen und Demonstrationen. Da gibt etliche Bundesländer, die inzwischen da Versammlungsgesetze eigene verabschiedet haben, um die Videoüberwachung von Demos noch zu erleichtern. Und das hält halt Leute ab, an der Demo teilzunehmen, ganz klar, die da keinen Bock haben, Ärger kriegen zu wollen. Also das ist echt schädlich für die Versammlungsfreiheit. Ich habe jetzt hier im Chat nochmal einen Link gepostet zu einer Seite vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der nochmal speziell ein paar Punkte gesammelt hat, was kann ich tun gegen Videoüberwachung. Und da sind nochmal ein paar Tipps auch aufgeführt. wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Arbeitsgruppe-Videoüberwachung. Du hast ja auch, Patrick, Landtagsinitiativen gefahren, hast ja schon einiges erzählt. Da habe ich mir noch aufgeschrieben, Videokameras für Streifenwagen. Bei uns in NRW sind es jetzt die berühmten Bodycams, sicherlich auch in anderen Bundesländern. Also diese kleinen Actionkameras für Streifenpolizisten, die dann halt anschalten. Achtung, ich zeichne jetzt auf, wenn etwas Schlimmes passiert. Wie sieht das denn aus? Piratensicht, Patrick. Also, wir haben dazu eine Sachverständigenanhörung durchgeführt und die Sachverständigen sagen, dass die Erfolgsmeldungen, die da immer zitiert werden, aus Frankfurt und so weiter, von Pilotversuchen, dass die absolut nicht aussagekräftig sind und es keinen belastbaren Beleg dafür gibt, dass die Überwachungskameras Polizeibeamte schützen sollen. Das ist ja die Begründung, mit denen sie immer eingeführt werden. Es soll dem Schutz von Polizeibeamten dienen, wenn die solche Körperkameras tragen. Ist aber absolut nicht zu belegen, dass das irgendwie funktionieren würde. Denn wenn Leute ausrasten und Polizeibeamte angreifen, dann sind die sowieso nicht zurechnungsfähig, lassen sich auch von keiner Kamera halten. Ja, also diese Videokameras für die Polizisten, die mit sich rumtragen, die nützen halt nichts, diese Bodycams, wenn die Leute ausrasten. Bei diesem Pilotversuch in Frankfurt für Bodycams, auf den sich die Polizei immer beruft, Da hat man verglichen ein Team ohne Bodycams, es waren zwei Polizeibeamte, die auf Streife waren, und ein Team mit Bodycams, wobei die Bodycam so aussah, dass ein dritter Polizeibeamter mit Videokamera in der Hand mitging. Ja, und das heißt, diese Studie ist schon allein deswegen überhaupt nicht aussagekräftig, weil die Anwesenheit von drei Beamten natürlich von vornherein abschreckend wird auf Leute, die da irgendwie ausfällig werden. Ja, also es ist schon allein deswegen nicht nachvollziehbar, dieser Pilotversuch, weil da Äpfel mit Birnen verglichen wurde und unterschiedliche Zahl von Streifenbesatzungen. Und deswegen gibt es keinen Beleg dafür, dass das Gewalt reduziert. Es gibt sogar eine Studie aus den USA, die nahelegt, dass die Zahl von Gewaltdelikten bei Teams mit Bodycams sogar höher gewesen ist. Also hoch umstritten, dass das irgendwas zum Schutz von Polizeibeamten bringen soll. Und das ist ja auch meistens nicht so, dass die nur im Einzelfall aktiviert wird, sondern meistens ist es so, die Dinge haben eine Pre-Recording-Funktion, die laufen also auf Dauerschleife und man wird quasi dauerhaft überwacht. Die Polizeibeamten lassen diese Bänder mitlaufen und selbst dort, wo die Beamte darüber entscheiden, wann sie es einschalten oder wann nicht, das ist ja eigentlich im Grunde genommen besonders schädlich, weil nämlich dann genau die Situation, wo vielleicht Polizeibeamte sich Fehlverhalten zur Schulde kommen lassen, weil genau diese natürlich nicht aufgezeichnet werden. Und das sind auch so die Erfahrungen, die ich eigentlich mit den Überwachungsaufzeichnungen von Demonstrationen habe, dass da immer gern viel gefilmt wird, aber wenn die Polizei plötzlich in die Menge reingeht und anfängt tatkräftig zu prüfen, dass dann plötzlich solche polizeilichen Aufzeichnungen weggedreht oder ausgeschaltet werden. Das haben wir auch in Berlin schon erlebt. Also ist absolut kein geeignetes Mittel und kann ich nur von abraten, sich auf solche Bodycams einzulassen. Wobei ja der moderne Mensch mit Smartphone und Videokamera durch die Gegend rennt und da hat man ja dann auch selber die Möglichkeit zu filmen, was ja auch viele machen bei solchen Dingen. Ja. Also was okay ist, ist, dass zur Beweissicherung, wenn tatsächlich eine Straftat begangen wird, dass man da filmt. Ne, das ist erlaubt und das, denke ich, ist auch nicht zu beanstanden. Wenn hier bei Verdacht einer Straftat dann das dokumentiert wird, sei es jetzt durch die Polizei oder sei es durch die Bürger selber. Aber bitte nicht ohne Anlass und permanent. Okay, weitere Fragen. Habt ihr schon irgendwie was gedruckt oder so? Oder sind das einfach nur noch schon Ideen für die Aktionswoche? Ja, vielen Dank für das Stichwort. Ja, es gibt schon was. Es ist halt ein Manuskript, aber das wird auch bald gedruckt. Und ich dachte mir, da gucken wir alle mal zusammen drüber. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar gute Ideen. Ich poste gerade mal eben den Pad-Link hier in den Chat rein. Einen Moment. Also Aufkleber oder so habt ihr noch keine? Also gedruckt jetzt physisch vorhanden? Nein, nein. Also den Termin für die Themenwoche legen wir auch noch fest. Vermutlich wird's der Februar. Und bis dahin ist dann alles fix und fertig und bestellbar. Das heißt, die Landesverbände, die dann da sagen, wir möchten was haben und zahlen dann ein bisschen Geld ein, die bekommen das Material dann geliefert. Ja, das sind dann so Pakete, da sind die Broschüren drin, die Flyer und dann auch die Sticker, wenn es welche gibt. So, das ist ein Link aufs Pad mit den ganzen Texten. Ich sehe, da füllt sich die Spalte mit den Lesern. Das wird unser zentrales Informationsmaterial. LF06 Videoüberwachung, das steht für Logfile. Videoüberwachung ist eine kleine Broschüre im Postkartenformat, ein DIN A6 Heftchen mit ungefähr 16 Seiten. Jede Menge Platz, um das gründlich zu erklären. Und hier seht ihr dann, nach dem Vorwort gehen wir ein auf die Rechtslage kurz. Wo ist Videoüberwachung okay und angemessen? Wir informieren über die drei größten Märchen der Videoüberwachung. Im Manuskript Zeile 48 geht es dann um die einzelnen Orte der Videoüberwachung. Da gibt es ja sehr große Unterschiede. Patrick hat das gerade eben mal in seinem Vortrag kurz angedeutet. Es gibt ja den öffentlichen Raum, es gibt Behörden, es gibt die Verkehrsmittel, die Busse, die Bahnhöfe, private Unternehmen, die die Straße filmen. Es gibt auch den Privatmann, der sich eine Kamera an sein Haus montiert, um das Auto auf der Hofeinfahrt zu filmen. Es gibt den Arbeitsplatz, auch da wird überwacht. Ja, es gibt die Dashcams, mit denen viele Menschen in ihren Autos unterwegs sind. dann noch so viele Kleinigkeiten am Laptop, Smart TV, Smartphone, Datenbrille, Drohnen, Bodycams. Ja. Das dritte Kapitel, was kann man gegen zu viel Überwachung tun? Hat der Patrick ja gerade eben gesagt, Verfahrensverzeichnisse einsehen. Wir haben es hier mal kurz beschrieben, wie das funktioniert. Und Aufmerksamkeit schaffen, wie etwa mit einem Eintrag auf Kamerakarten. Vielleicht der Hinweis bei OpenStreetMap, wer es kennt, wer es nutzt. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich einen Account zu machen. Dann kann man da bei OpenStreetMap die Kartendaten bearbeiten. Und müsst ihr mal nachsuchen, da gibt es eine Möglichkeit, Überwachungskameras einzutragen. Gibt es einen sogenannten Tag für, kann man das dann da auch hinterlegen. Und schließlich noch das Problem, dass die Datenschutzgesetze, ja, Stand 2017, noch nicht ausreichend strafbewehrt sind. Es soll ja eine Datenschutzreform kommen, da soll sich das ein bisschen ändern. Zurzeit haben wir da ja leider nur die Möglichkeit, mit dem Datenschutzbeauftragten zu arbeiten. So, das alles wird hier in diesem Logfile dargestellt. Ihr könnt es euch mal gerne durchschauen in einer ruhigen Minute und eure Änderungen noch dazu schreiben. Das ist ein Pad, jeder kann schreiben und nutzt die Möglichkeit. Wir arbeiten dann eure Wünsche noch entsprechend ein. Nur von der Textlänge her darf es dann auch nicht mehr viel länger werden, denn dann fehlt der Platz. Vielen Dank. Ja, gibt es da so schon erste Anregungen, Fragen aus dem Publikum zu diesem Logfile? Ich habe eine Frage zu der Gesetzeslage. Sind die Gesetze, die hier auf Kennzeichnung oder Verfahrensverzeichnisse eingehen, sind das alles Bundesgesetze oder Landesgesetze? Patrick? Die im Bett, meinst du? Zum Beispiel diese Beispiele, was kann man dagegen tun, wenn man da auf Gesetze hinweist? Nicht, dass man dann auf Gesetze hinweist, die zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gelten, aber in Bayern nicht. Auf welcher Zeile bist du da im Pad? Punkt 3. Das ist Zeile 106, folgende. Genau. Ja gut, da sind ja keine konkreten Vorschriften jetzt genannt, sondern nur, dass es Verfahrensverzeichnisse geben muss. In dem Bereich, wo private Überwachungskameras einsetzen, da gilt das Bundesdatenschutzgesetz und nicht die Landesgesetze. Die Landesgesetze gelten halt nur, wo Landesbehörden, also öffentliche Stellen, Überwachungskameras einsetzen. Aber ich denke, diese Broschüre bezieht sich dann tatsächlich erstmal, ja gut, da steht Firma oder Behörde, ja, aber die sind sich natürlich auch recht ähnlich, ne? Also wir haben uns bemüht, bei der Formulierung das allgemein zu halten. Allerdings hatte ich die Vorlage vom Datenschutzbeauftragten NRW. In Schleswig-Holstein ist es zum Beispiel so, dass Behörden Überwachungskameras nur kennzeichnen müssen, wenn sie aufzeichnen. Wenn sie nur übertragen, es gibt es bei uns keine Beschilderungspflicht. Das ist verrückt. Ja, deshalb sollte dann noch ein Hinweis kommen, dass sich jemand, der da aktiv werden will, nochmal auf der Webseite seines Datenschutzbeauftragten die Unterlagen runterladen könnte. Also in NRW gibt es da sehr gutes Material. Ja, danke. Weitere Fragen zu diesem Logfile oder allgemein zur Themenwoche, Anregungen, was man noch so machen könnte, was für Materialien in welcher Art noch kommen könnten oder Aktionsvorschläge? Sind überhaupt schon Aktionen geplant? Weil irgendwie das Material bringt gerade nicht so viel, gerade in kleineren Städten, weil man halt einfach nicht die Manpower hat, das irgendwie auch loszuwerden. Ja gut, das ist ja jetzt eher so Hilfe zur Selbsthilfe, was wir hier machen von diesem Orga-Team-Themenwoche. Ja, wir rufen ein Thema aus, stimmen das mit den PolGFs ab, also das ist nicht aus unserer Feder gekommen, dass das jetzt Videoüberwachung wird, sondern es gab da so einen Abstimmungsprozess. Und ja, dann organisieren wir halt das Thema vor Ort. Das macht ihr. Infostände, Veranstaltungen, was auch immer. Und wir geben euch dazu ein paar tolle Materialien an die Hand, mit denen ihr da leichter arbeiten könnt. Ob es ein, zwei zentrale Veranstaltungen geben wird, so wie beim BGE seinerzeit mit der NRW-Fraktion, das muss sich noch zeigen. Ja? Ja, wenn das mit der Gesichtserkennung weiter fortgeschritten wäre, hätte ich vorgeschlagen, so aus Pappe Thomas de Maizière Masken drucken zu lassen und die an Bahnhöfen zu verteilen. Dann könnte man sich damit tarnen. Ja, eine weitere Idee, die mal auf mich per Mail zugekommen ist, Kapuzen zu nähen und Kapuzen zu verteilen, ja, dann kann man sich vor diesen ganzen Kameraüberwachungen schützen. Sowas mit Masken ist natürlich eine tolle Sache. Ist interessant, schafft Aufmerksamkeit, ja. beziehungsweise eher oder was für einen Bundestagswahlkampf. Es gibt ja sehr günstig diese Fake-Überwachungskameras, beziehungsweise wir haben damals einfach eine gebastelt und uns eine blinkende LED reingemacht und dann bei den Infoständen immer neben den CDU-Stand gestellt und auf diesen gerichtet. Ja, super Sache. Auf unserem LPT NRW gab es so einen Bastelbogen für eine Überwachungskamera. Vielleicht kriegen wir die auch irgendwie. Und diese Blinklichter, die lassen sich ja so als Strobies schnell mit so einer kleinen Batterie und einer LED zusammenstecken. Das sieht cool aus. Ja, gute Sache. Weitere Fragen? Red? Ja gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, würde ich gerne dem Patrick nochmal das Wort geben für ein kleines Abschlussstatement. Ja, also es freut mich sehr, dass ihr alle Interesse habt und ja, ich glaube, an Videoüberwachung, da kann man sich wirklich gut betätigen. Da gibt es auch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, weil das wirklich ein Thema ist, wo die Menschen überzeugt werden müssen, aber glaube ich auch mit guten Argumenten überzeugt werden können. Und das würde mich total freuen, wenn wir hier ein gute Broschüre zusammenkommen mit eurer Hilfe und wenn euch vielleicht eine lustige Aktion einfällt vor Ort, um das zu thematisieren und ins Bewusstsein der Menschen zu heben. Denn ich glaube, Videoüberwachung ist ein Mittel, wo wirklich die Bürger dran gewöhnt werden, dass es normal ist, dass man ständig unter Überwachung steht. Und das macht es so gefährlich. Genau, und damit die guten Aktionsideen nicht in irgendwelchen Mails oder so verloren gehen, wir haben eine Wiki-Seite im Partei-Wiki zur Themenwoche Videoüberwachung und die Adresse habe ich gerade eben in den Chat gepostet und für die Aufzeichnung ist das wiki.piratenpartei.de/Themenwoche_Videoüberwachung. Themenwoche mit einem großen T, Videoüberwachung mit einem großen V und Überwachung mit UE. So, da könnt ihr auch eure Aktionsideen reinschreiben. Also so eine Aktionsidee wäre zum Beispiel ein Überwachungsspaziergang, mal mit leeren Leuten zu einer festen Uhrzeit durch die Fußgängerzone laufen, mit Sprühkreide halt auf die Bürgersteige draufsprayen. Da ist eine Kamera, so ein fetter roter Pfeil. Sowas gibt's ja auch. Wurde schon mal gemacht. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer. Schaut mal rein, was noch so kommt. Nervt eure Landesvorstände, wann es die Materialien gibt. Wir kündigen es dann nochmal an, dass die verschickt werden, dass sie fertig sind. Nutzt das Pad, schreibt da eure Sachen rein und schönen Abend noch. Tschüss.